بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, wir setzen inshallah ta'ala das fort, was wir vor dem Monat Ramadan begonnen haben. Und zwar waren wir stehen geblieben im Kapitel über das Salah, über das Kapitel über das Gebet. Und genauer natürlich ging es um das Gemeinschaftsgebet. Und doch bevor wir inshallah ta'ala heute über einige Regeln reden werden, die den Imam betreffen, und jeder von uns kommt in die Situation mal, dass er Imam ist, ein Gebet leitet für andere oder auch für sich selbst vielleicht, wollen wir inshallah ta'ala uns gegenseitig noch einmal und immer wieder an ein Thema erinnern, das für unser aller Herz eines der wichtigsten ist und auch der Motor sein sollte, an solchen Unterrichten teilzunehmen. Allah subhanahu wa ta'ala beschrieb Musa alayhi salatu wassalam im Koran al-Karim, dass er sagte subhanahu wa ta'ala, innahu kana mukhlisan. Das heißt, er war jemand, der Ikhlas hatte. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Hadith Qudsi, im heiligen Hadith, ich bin derjenige von allen Shuraka, von allen Sharik, von allen Teilhabern, der die Teilhaberei, den Schirk, am wenigsten braucht. Wer also eine Tat begeht, in der er mich zum Teilhaber macht, so werde ich ihn und auch seine Teilhaberei im Stich lassen. Insofern, gerade wenn es um das Wissen, um die Religion Allahs geht, subhanahu wa ta'ala, so gehört es zu den Wissenschaften, die man nur erlangen, nur anstreben darf, nur erwerben darf, um Allahs Willen. Im Gegensatz zu allen anderen Wissenschaften, Wissenschaften wie die Physik oder die Mathematik oder die Chemie oder die Informatik oder was auch immer, diese Wissenschaften, es kann sein, man strebt sie an, man erwerbt das Wissen, um Geld zu verdienen, um eine Arbeit zu finden. Allerdings, wenn es um das religiöse Wissen geht, darf man es nicht anstreben, und damit ein anderes Ziel zu erlangen, als die Zufriedenheit Allahs subhanahu wa ta'ala. Und wer nämlich, Gott bewahre, zu denjenigen Menschen gehört, die das Wissen, das religiöse Wissen erzielen wollen, aus einem anderen Grund als die Zufriedenheit Allahs azza wa jal, der gehört, Gott bewahre, zu denjenigen Menschen, die am Tag der Auferstehung als erstes in die Hölle gestoßen werden. Deswegen lässt sich der Gläubige nicht oft genug daran erinnern, Ikhlas zu haben. Denn der Ikhlas wird benötigt bei jeder Sitzung, in der wir nach dem Wissen Allahs streben, bei jeder Ibadah, die wir für Allah Azza wa Jal verrichten müssen oder wollen, ist der Ikhlas eine unbedingte Voraussetzung dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala vom Menschen annimmt. Deswegen bitten wir Allah Azza wa Jal um den Ikhlas, und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns vergibt, wenn wir ihm etwas beigesellt haben, egal ob wir das bewusst gemacht haben oder ob wir das unbewusst gemacht haben, denn er ist derjenige, der gesagt hat, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, wahrlich Allah vergibt die Sünden alle. Und so bitten wir ihn subhanahu wa ta'ala, dass er all die Sünden, die wir begangen haben, ob es um den Schirk geht oder etwas anderes, dass wir vielleicht absichtlich oder unabsichtlich mit unserem Herzen oder mit unseren Taten begangen haben, dass er uns das verzeiht, denn er ist derjenige, der Ar-Rahman ist, derjenige, dessen Barmherzigkeit alles umfasst. In diesem Sinne möchten wir inshallah ta'ala ein neues Kapitel erlernen, und zwar geht es um die Regelungen für den Imam. Der Imam kommt vom arabischen Begriff Amam, was vorne bedeutet. Und der Imam heißt deswegen Imam, weil er normalerweise vor den anderen im Gebet steht und sie anführt. Der Imam wird verschiedenartig, der Begriff Imam wird unterschiedlich verwendet. Je nach Kontext bedeutet er etwas anderes. Zu den Bedeutungen von Imam gehört der Khalifa der Muslime. Der wird Imam der Muslime genannt. Wenn also die Gelehrten von dem Imam sprechen, Al-Imam, oder dem Imam der Muslime sprechen, dann meinen sie damit den Khalifa der Muslime. Wenn aber der Imam, dieser Begriff Imam für einen Gelehrten verwendet wird, für einen Gelehrten, der besonders bekannt für sein Wissen geworden ist, dann nennt man ihn Imam, dann nennt man diesen Gelehrten Imam, und dann ist es sozusagen eine ein spezieller Begriff für einen Gelehrten, der außerordentlich gut war auf seinem Gebiet. Und zu ihnen gehören die vier Imame, Abu Hanifa, Imam Malik, Shafi'i und Ahmad, rahimahumullah ta'ala. Der Begriff Imam kann auch verwendet werden, wie in dem Zusammenhang, den wir uns hier befinden, in Bezug auf denjenigen, der das Gebet der Muslime anführt. Und das ist es, was hier in diesem Beispiel gemeint ist. Das bedeutet also, wir müssen aufpassen, dass der Begriff verschiedene Bedeutungen hat, religiös gesehen, verschiedene Haqiqa, wie man sagt, die Haqiqa Shar'iyya ist unterschiedlich, die religiöse Wirklichkeit ist unterschiedlich. Das waren jetzt drei verschiedene Bedeutungen. Und wenn man einen Text liest oder ein Buch liest, in dem der Begriff vorkommt, muss man erstmal sicher sein, was der Autor mit diesem Begriff meinte. Zunächst einmal, wenn wir über den Imam sprechen im Gemeinschaftsgebet, stellt sich die Frage, wer ist derjenige von allen Anwesenden, die zusammen beten wollen, der vorbeten soll, gemäß der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Und da hat der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wa sallam, uns einen wichtigen Hadith mitgeteilt. Und das ist der berühmte Hadith von Abu Mas'ud al-Badri, Abu Mas'ud al-Badri, radiallahu ta'ala anhu. Beginnen wir mit diesem Hadith und bauen wir auf diesem Hadith, inshallah ta'ala, das weitere Vorgehen auf. Abu Mas'ud al-Badri, radiallahu anhu, berichtet, dass der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, derjenige soll den Leuten vorbeten, der das Buch Allahs am richtigsten lesen und schon am längsten kann. Wenn sie gleich gut lesen können, dann soll derjenige vorbeten, der schon länger die Hijra vollzogen hat. Wenn sie die Hijra schon gleich lang hinter sich haben, so soll der Ältere vorbeten. Und niemand darf einen anderen in dessen Haus oder Machtbereich im Gebet leiten. Und man darf niemanden im Hause einer Person auf dessen Schlafplatz sitzen lassen, außer mit ihrer Erlaubnis. An diesem edlen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam können wir grob sagen, dass er bis auf den letzten Teil in Bezug auf das Gemeinschaftsgebet zwei wesentliche Dinge erwähnt hat. Im ersten Teil des Hadithes hat er erzählt, wer vorbeten soll. Und im zweiten Teil des Hadithes hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam auf ein paar Ausnahmen hingewiesen, die mehr oder weniger unabhängig von der vorigen Reihenfolge gelten. Zunächst einmal, Imam zu sein, ist eine hohe Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und diejenigen Menschen, die von Allah subhanahu wa ta'ala diese Stellung verliehen bekommen haben, sollen wissen, dass Allah azza wa jal ihnen diese Gunst erwiesen hat und sie dadurch auf der einen Seite auf die Probe stellt, auf der anderen Seite aber auch insha'Allah für sie Gutes vorhat. Denn jemand, der andere Leute im Gebet vorbetet und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam umsetzt und die anderen Leute ihm nachahmen darin, Nur Allah weiß, wie groß seine Belohnung ausfallen wird am Tag der Auferstehung, da er Grund war für jeden, der hinter ihm gebetet hat und die Sunna umgesetzt hat. Wie viele Menschen gibt es, die ihr Salah, wenn sie alleine sind oder wenn sie zu Hause beten, das Gebet ganz anders verrichten, als wenn sie es in der Gemeinschaft beten? Da sie in der Gemeinschaft sich an den Imam, an ihren Vorbeter halten müssen, verrichten sie das Gebet in Ruhe, hören viel länger dem Koran zu, als wenn sie selbst lesen würden, und praktizieren Sunna-Handlungen im Salah nur dadurch, dass sie in der Gemeinschaft gebetet haben. Und all dies, weil der Imam ihnen dieses Salah ordnungsgemäß vorbetet. Deswegen ist diese Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala eine sehr wertvolle, und er hat sie auch subhanahu wa ta'ala seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam für ihn gewählt. Und dieses Salah natürlich hat diesen großen Stellenwert aufgrund dessen, was darin an den Worten Allahs Azza wa Jal verlesen wird. Und wenn es in diesem Salah nichts Edleres gibt als die Lesung des Koran al-Karim, können wir daraus schlussfolgern, dass es gerade um die Lesung des Koran al-Karim geht, wenn wir die Auswahl treffen wollen, um zu schauen, wer den Menschen vorbetet. Und deswegen hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam grundsätzlich gesagt, dass derjenige, der den edlen Koran am richtigsten lesen kann, derjenige ist, der vorbeten soll. Ya ummun nas aqra'uhum li kitabillah. Der Begriff aqra kommt vom Begriff qara'a. Qara'a, das Verb qara'a bedeutet lesen oder vortragen. Und der aqra, das ist ein Komparativ, das heißt eine Steigerungsform, wortwörtlich Lesender. Der Lesendeste, wenn man das so sagen könnte, das gibt es im Deutschen nicht, unter ihnen soll die Leute anführen im Gebet. Und dieser Begriff Aqra bedeutet entweder derjenige, der am richtigsten lesen kann, oder derjenige, der am meisten vom Koran auswendig kann. Diese beiden Begriffe, also diese beiden Bedeutungen sind in diesem Begriff enthalten. Die Frage ist, was ist für uns entscheidend? Ist es wichtiger, dass jemand richtiger lesen kann als die anderen? Oder ist es wichtiger, dass jemand mehr auswendig kann, egal ob er richtiger lesen kann als die anderen oder nicht? Ich mache ein Beispiel. Stellt euch vor, jemand kennt nur die Fatiha und nur Qul Huwallahu Ahad auswendig, kann es aber einwandfrei rezitieren, gemäß den Regeln des Tajweed. Und der andere kann den gesamten Koran auswendig, aber er macht Fehler beim Lesen des Koran al-Karim und er kann ihn nicht so gut vorlesen wie der erste. Also mit Fehlern meine ich jetzt, dass er ihn nicht so perfekt beherrscht und nicht, dass er, sagen wir jetzt, Buchstaben vertauscht oder Worte austauscht oder ganze Ayat vielleicht weglässt. Difan ist, was ist damit gemeint? Und der Prophet alayhi salatu wassalam, aus seiner Sunna können wir entnehmen, dass derjenige, der mehr auswendig kann, Vorrang hat gegenüber demjenigen, der richtiger lesen kann. Derjenige, der mehr auswendig kann. Die Frage ist jetzt, طيب, aber wenn der andere richtiger lesen kann, wieso sollte er nicht vorbeten? Wir sagen, das richtige Lesen des Koran al-Karim teilen wir, oder das Lesen des Koran al-Karim und die Fehler, die man dabei machen kann, teilen wir in zwei Teile ein. Entweder es sind Fehler, die dazu führen, dass die Bedeutung falsch wird, dass Buchstaben weggelassen werden, dass Buchstaben ausgetauscht werden. Diese Art von Fehler sind nicht gemeint. Wer solche Fehler macht, soll nicht vorbeten. Also wenn einer zum Beispiel Ar-Rahman nicht sagen kann, sondern nur Ar-Rahman, das H nicht sprechen kann, dann in diesem Fall hat er einen Buchstaben durch einen anderen Buchstaben ausgetauscht. Und das ist auch so, ist der Koran nicht herabgesandt worden. Das ist kein Arabisch. Und das ist keine spezielle Sache vom Tajweed im Sinne von, ihr wisst, Tajweed bedeutet sprachlich gesehen etwas gut machen. Ja? Das heißt, es geht jetzt hier nicht nur darum, dass er etwas gut macht, sondern es geht darum, dass man es überhaupt richtig macht. Und deswegen, wenn es überhaupt darum geht, richtig oder falsch zu lesen, davon reden wir nicht. Wir sprechen nur diejenigen Muslime an, wenn es ums Vorbeten geht, die auch die den Koran gemäß der arabischen Sprache korrekt lesen können. Wenn also einer Probleme mit Buchstaben hat oder so etwas, dann damit diese Personen sind nicht angesprochen in diesem Fall. Deswegen sagen wir, als der Prophet a.s. die Sahaba angesprochen hat und gesagt hat, derjenige von euch soll den Koran, derjenige von euch soll das Gebet leiten, der Aqra ist, können wir davon ausgehen, dass die, weil sie ja Araber waren, alle den Koran, zumindest das, was sie davon auswendig konnten, korrekt lesen konnten. Weil es ja ihre Sprache war. Es ist ja kein Kunstwerk, wenn ich von dir verlange, wenn du Deutscher bist, einen Text auf Deutsch zu lesen oder nachzusprechen. Es ist ja kein Kunstwerk. Das ist für dich ein leichtes. Und für die Sahaba genauso. Deswegen sagen wir, ist dieser Aspekt nicht relevant. Relevant ist für uns eher, wer mehr auswendig kann, unter der Bedingung, dass er keine eindeutigen Fehler macht, die, wie gesagt, die Buchstaben, indem er Buchstaben Austausch geerntet ist, indem er einen Buchstaben gar nicht sprechen kann. Manche Leute können kein Ra sprechen, sie können nur Ra sprechen zum Beispiel, oder der andere kann kein Dad sprechen, der spricht stattdessen ein Dal oder Dalin zum Beispiel, oder ein Ha wird ausgetauscht durch ein Ha, oder er kann kein Qaf. Diese Kategorie von Menschen, auch wenn sie mehr auswendig können, sollen nicht vorbeten, weil sie offensichtliche Fehler machen, das nennt man auf Arabisch, Lahan Jali. Insofern wissen wir, dass es um denjenigen geht, der mehr auswendig kann, unter der Voraussetzung, die wir gerade eben gesehen haben. Und der Grund, warum wir das auch gesagt haben, ist andere Überlieferungen, die darauf hinweisen, dass es nicht nur um das perfekte Lesen geht, sondern auch um die Menge. Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma sagte, als die ersten Auswanderer vor der, also sind die Auswanderer, sind die Muhajirun. Als die ersten Auswanderer vor der Ankunft des Gesandten sallallahu alaihi wasallam nach Al-Usbah kamen, einer Stelle bei Quba, leitete sie Salim, der Maula von Abu Hudhaifa, in Gebet. Er kannte von ihnen am meisten vom Koran auswendig. Hier heißt es, in dieser Überlieferung heißt es eindeutig, وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا. Das heißt, er war derjenige, der vom Koran am meisten auswendig konnte. Und das ist diese Überlieferung und auch andere weisen darauf hin, dass die Sahaba radiallahu ta'ala anhum das auch so verstanden haben. Eine andere Überlieferung sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam eindeutig, wenn die Gebetszeit eintrifft, soll einer von euch zum Gebet ausrufen, und derjenige von euch, der am meisten vom Koran auswendig kennt, soll euch leiten. وَلْيَا أُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا. أَكْثَرُكُمْ, أَكْثَر auf Arabisch, ist der Komparativ von كَثِير. كَثِير heißt viel und أَكْثَر heißt mehr. Und das heißt, derjenige, der von euch mehr oder am meisten Koran auswendig kann. Insofern ist das die offensichtlich richtigere Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala, und derjenige betet vor, der am meisten vom Koran auswendig kann, gemäß dem, was wir gesagt haben. Wenn die Leute gleich viel Koran auswendig können, dann stellt sich die Frage, wer soll von ihnen vorbeten? Dann kommt ein zweiter Maßstab, das ist derjenige, der sich in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam besser auskennt als der andere. Und gemeint ist in erster Linie natürlich in der Sunnah, was das Salah des Propheten sallallahu alaihi wasallam angeht. Denn was interessiert uns etwas, was mit dem Salah direkt wenig zu tun hat oder indirekt. Deswegen, es geht hauptsächlich in erster Linie um die Sunnah. Aber allgemein, auch wenn sie sich in der Sunnah im Salah gleich gut auskennen, gibt es andere Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil es geht nicht nur, und das muss man berücksichtigen, es geht jetzt nicht nur darum, dass zwei Leute sich treffen und gucken, wer jetzt da vorbeten soll. Es geht ja auch darum, dass eine Gemeinschaft regelmäßig hinter einer Person beten soll. Und wer ist die Person, hinter der man betet? Das ist der Imam. Und der Imam ist derjenige, der von der Allgemeinheit der Muslime in religiösen Fragen konsultiert wird und gefragt wird. Und man nimmt ihn zum Vorbild und man sagt, der Imam habe ich gesehen, dass er das macht und so macht. Und man geht davon aus, dass Allah subhanahu wa ta'ala niemanden in dieser Position lassen wird, außer wenn er irgendwie ein Vorbild ist und versus den anderen in diese Angelegenheit voraus ist. Und deswegen darf man die Menschen nicht betrügen, indem Leute vorbeten, die diese Position nicht verdient haben. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer anderen Version, und das ist eine andere Version, als wir vorhin gelesen haben, gleiche Hadith, فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُنَّةِ. Das heißt, wenn sie, was die Lesung angeht, gleich sind, dann soll derjenige vorbeten, der sich in der Sunnah am meisten auskennt oder am besten auskennt. Wenn sie gleich gut lesen und gleich, yani gleich viel auswendig können vom Koran, meine ich, und zweitens gleich gut sich auskennen der Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und das kann auch, muss nicht durch Testen sein, weil willst du so etwas testen, jetzt kurz vor das Gebet startet, wenn es darauf ankommt. Aber es, dann sagen wir, es geht auch darum, dass man auch nicht weiß, ob jemand besser kann als der andere. Also wenn zwei Brüder gleich lang Muslime sind und gleich lang schon in die Moschee kommen, und es gibt keinen Grund, warum der eine jetzt mehr Wissen haben könnte als der andere, ist nicht dafür bekannt durch irgendetwas, ebenbürtig, dann ebenfalls gehen wir zum nächsten Schritt. Und der nächste Schritt ist das Alter. Das Alter der Person, die vorbeten soll. Und das ist auch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam fest verankert, dass das Alter eine Rolle spielt. Nicht nur in diesem Fall, wer vorbeten soll, sondern allgemein gehört es im Islam dazu, dass der Ältere, dass dem Älteren ein besonderer Respekt erwiesen wird, noch mehr als den anderen. Und deswegen lässt man den Älteren Vortritt bei Dingen, die keine Ibadah sind. Lässt man den Leuten, den Älteren Vortritt, wie zum Beispiel, wenn es darum geht, man steht in einer Schlange oder lässt man jemanden vor, der älter ist, oder man hilft jemandem und so weiter und so fort. Und deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal von zwei Leuten angesprochen worden ist und es ging um einen Mordfall, da hat der kleinere von den beiden Brüdern angefangen zu reden und sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Kabbir. Kabbir heißt, lass den Größeren zuerst sprechen, lass den Größeren zuerst vorsprechen. Und hier auch in diesem Fall hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das vorgegeben und hat gesagt, als nächstes gucken wir auf das Alter der Person. Das heißt, der Ältere von beiden hat Vorrang gegenüber dem Jüngeren. Und dann natürlich ist die in der Regel, yani könnte man sagen, das ist doch eigentlich eindeutig. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand jetzt gleichzeitig geboren worden ist, ist ja nicht so groß. Aber, liebe Geschwister, der Islam ist nicht gekommen nur für Leute in der heutigen Zeit, bei der in manchen Gegenden, wenn die Menschen geboren werden, Geburtsurkunden ausgestellt werden. Es gibt auch noch genug Länder auf der Welt, bei denen das vollkommen egal ist, wo keine Geburtsurkunden ausgestellt werden. Und genug Menschen heutzutage leben auf der Welt, die gar nicht wissen, wie alt sie sind überhaupt. Und das kann man schlecht erkennen. Also kann man oft sehr schlecht erkennen am Gesicht des Menschen, ob er älter ist oder jünger ist als der andere. Deswegen auch hier sagen wir, der Ältere von beiden soll vor, wenn man es nicht weiß, oder wenn man weiß, dass sie gleich alt sind, dann guckt man, wer zuerst ausgewandert ist. Wer zuerst ausgewandert ist. Mit der Auswanderung Hijra ist gemeint, dass man von einem nicht-muslimischen Land in ein muslimisches Land auswandert und für Allah Azza wa Jal diese Sache macht, seine Religion willen. Also nicht jetzt aus wirtschaftlichen Gründen reist man irgendwo anders hin. Das ist nicht damit gemeint. Und gemeint ist, eine Person sagt sich, ich möchte dieses Land verlassen, in dem ich wohne, weil es kein muslimisches Land ist, und gehe in ein Land, in ein islamisches Land, und werde nie wieder zurückkehren in das Land, wo ich vorher gewesen ist. Denn wenn man für Allah also eine Sache verlassen hat, darf man nie wieder dorthin zurückkehren. Und wenn man das gemacht hat, das ist ein großer Schritt und ist auch eine Tilgung für die Sünden, genau wie man den Islam angenommen hat, tilgt das die Sünden, die man alle vorher gemacht hat, auch die Hijra. Auch die Hijra ist eine Sache, die die Sünden tilgt, die man vorher gemacht hat. Und das ist eine gute Tat. Und deswegen ist jemand, der so etwas gemacht hat, vorzuziehen. Aber wie gesagt, hier an vierter Stufe. Also die ersten drei Stufen kommen vorher. Der nächste, wie heißt es, Punkt ist, dass manche Ulama gesagt haben, man schaut nach demjenigen, der offensichtlich gottesfürchtiger ist. Der offensichtlich mehr Taqwa hat. Woran erkennt man das? An den Taten natürlich. An dem Charakter des Menschen. Denn wenn jemand viel fastet, ist er besser als jemand, der wenig fastet. Wenn jemand viel nachts betet, ist besser als jemand, der nicht nachts betet. Jemand, der den Leuten den Koran lehrt, ist besser als jemand, der den Koran nicht lehrt. Der Gelehrte ist besser als der Nichtgelehrte. Und so weiter und so fort. Das heißt, man schaut auf den, weil, warum? Weil es geht uns wieder darum, dass der Imam eine Vorbildfunktion hat und wir möchten, dass die Leute sich an ihm orientieren, möglichst, wenn er etwas Gutes macht. Als nächste Kategorie und letzte Kategorie darf man auch losen. Darf man auch losen. Und losen, nachdem also alle Kategorien vorher gescheitert sind, schaut man, lost man. Und das Losen ist eine legitime Angelegenheit, bereits schon in der Religion, in der Scharia der Propheten, die vor uns gelebt haben. Eine Regel lautet, dass das Gesetz der Völker vor uns, das heißt das Gesetz der Propheten vor uns, auch für uns ein Gesetz ist, sofern unser Gesetz diesem Gesetz nicht widerspricht. Ja? Und das ist auch, das mit dem Losen ist zum Beispiel erwähnt worden in der Geschichte von Yunus, alaihi salatu wassalam, in Surat As-Saffat zum Beispiel. Das war jetzt die Reihenfolge der Leute, wie sie vorbeten sollen. Allerdings gibt es ein paar Ausnahmen. Es gibt ein paar Personen, die Vorrang haben allen anderen gegenüber, die wir vorhin erwähnt haben. Wenn wir sagen, wir haben vorhin, sagen wir mal, sechs verschiedene Auswahlkriterien erwähnt, dann sagen wir, folgende Person hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgenommen, wie im Hadith erwähnt worden ist, der Hausherr. Der Hausherr. Der Hausherr, das heißt zum Beispiel derjenige, dem die Wohnung oder das Haus gehört, in dem du dich gerade befindest. Du bist also zu Besuch bei jemandem zu Hause. Derjenige, der dem dieses Haus gehört, gemeint ist natürlich nicht jetzt hier der Eigentümer, sondern gemeint ist der Besitzer. Ja? Das heißt, derjenige, der das angemietet hat, wenn es eine Wohnung ist, er ist hier mit gemeint und nicht der Eigentümer vom Gebäude, der es vermietet hat. Nein, gemeint ist derjenige, der den Nutzen dieses Gebäudes, dem dieser gehört. Und das ist der Mieter. Oder wenn es der Eigentümer ist, kann es auch der Eigentümer sein. Das ist kein Problem. Das aber grundsätzlich gilt, wenn du bei jemandem zu Hause bist, dann hat der Hausherr Vorrecht. Dann hat der Hausherr das Erstanrecht, vorzubeten. Auch wenn du mehr vom Koran auswendig kannst. Auch wenn du, und das reicht schon, wenn wir die erste erwähnt haben, dann gelten die anderen Maßstäbe sowieso erst recht. Ja? Auch wenn du mehr vom Koran auswendig kannst, hat er das Vorrecht vorzubeten. Natürlich ist Bedingung, das versteht sich von selbst, dass er lesen kann. Okay? Und dass er auch vorbeten kann. Nicht, dass es jemand ist, der vor einer Minute den Islam angenommen hat und weiß nicht, wie man betet. Darum, das ist nicht damit gemeint. Voraussetzungen müssen, und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Sahaba angesprochen hat und die Sahaba, wie heißt es, gesagt haben, sie können beten. Ja? Und deswegen spricht er nicht Leute an, die sich damit nicht auskennen. Außerdem, das ist auch meistens der Fall und deswegen sind solche Ausnahmen bestätigen die Regel, wie man auf Deutsch so schön sagt. Das Gleiche gilt nicht nur für den Hausherrn, sondern auch dem Führer der Muslime. Der Führer der Muslime, der Imam, jetzt meine ich nicht den Imam der Moschee, sondern den Imam der Muslime, wie gesagt, er hat ebenfalls Vorrecht, wenn er anwesend ist. Denn wenn das für den Hausherrn gilt, dann erst recht für denjenigen, der die gesamten Muslime regiert. Und ebenso leiten wir aus diesem edlen Hadith ab, des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Imam der Moschee in der Moschee, denn der Hausherr in der Moschee ist der Imam der Moschee. Er hat ebenfalls Vorrang gegenüber allen anderen. Also das heißt, also wenn du in eine Moschee gehst und du kannst den Koran besser und auswendig mehr kennst du vom Koran al-Karim als der Imam der Moschee, dann trotzdem darfst du nicht vorbeten, sondern der Imam ist derjenige, der vorbetet, der Imam der Muslime vorbetet. Tayyib. Ebenso lernen wir aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass ein Gast nicht vorbeten soll. Wenn du bei jemandem zu Gast bist, in einer Gemeinschaft, nicht jetzt nur zu Hause bei jemandem, sondern egal wo du in einer Gemeinschaft zu Gast bist, sollst du auch nicht vorbeten, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Man zara qauman fala ya'ummahum wal ya'ummahum rajulun minhum. Wer Leute besucht, soll ihnen nicht vorbeten. Vielmehr soll ihnen einer von ihnen vorbeten. Sollte allerdings dieses Recht, das der Prophet sallallahu alaihi wasallam dem Gastgeber, dem Hausherrn gegeben hat, sollte erst jemandem anderes geben, weil er sieht, dass er den Koran mehr auswendig kann, dann ist es kein Problem. Er kann von seinem Recht abtreten und als Hausbesitzer sagen, ich möchte lieber, dass du vorbetest, weil du mehr vom Koran auswendig kannst. Das ist kein Problem und das ist auch vernünftig und gut, wenn er das so macht. Allerdings bleibt es sein Recht, wenn er möchte, darf er vorbeten. Eine weitere Angelegenheit, wenn wir über die Personen sprechen, die vorbeten sollen oder nicht vorbeten sollen, weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass es keine Rolle spielt, ob derjenige, der vorbetet, den Wudu vollzogen hat oder den Tayammum. Es kann sein, dass eine Person entschuldigt ist und Tayammum machen darf und alle anderen nicht entschuldigt sind und alle anderen ganz normal Wudu machen. Und deswegen stellt sich die Frage, darf jemand, der Tayammum gemacht hat, den anderen vorbeten? Die Antwort lautet richtigerweise ja. Denn Amr ibn al-As, radiallahu ta'ala anhu, sagte, ich hatte während des Feldzuges von Dhat al-Salasil in einer kalten Nacht einen feuchten Traum. Ich hatte dann Mitleid mit mir selbst, dass ich sterben könnte, wenn ich den Russel durchführen sollte, weil es offensichtlich eiskalt war. Deshalb habe ich den Tayammum vollzogen und dann das Subh Salah für meine Freunde geleitet. Sie haben dies dann dem Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt. Dieser wiederum sagte, O Amr, hast du deinen Freunden das Gebet geleitet, während du Junub warst? Und hier ist interessant, weil offensichtlich haben die Leute nicht genau das wiedergegeben, was der Mann gemacht hat. Weil der Mann hat ja Tayammum gemacht. Die Leute haben offensichtlich zum Propheten gesagt, er hat vorgebetet, obwohl er Junub ist. Und der Prophet hat nachgefragt. Und das ist das Entscheidende an der Sache. Dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam diese Information nicht einfach aufgeschnappt hat und ihn gleich kritisiert hat, sondern hat sich erst vergewissert, stimmt das? Hast du wirklich vorgebetet, als du Junub warst? Zweitens ist das ein schöner Hinweis auf die Ansicht, die wir auch in Tahara erwähnt haben, dass derjenige, der Junub ist, das war der erste Fall war, dass sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht gesagt haben, dass er Tayammum gemacht hat. Das steht ja nicht im Hadith. Das habe ich gesagt, das weist darauf hin. Wenn wir sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam von ihnen mitgeteilt bekommen hat, dass er vorgebetet hat, der Amr ibn As, und er war Junub, und er hat Tayammum gemacht, beides, dann können wir etwas anderes Schönes daraus ableiten. Denn dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam bestätigt, dass jemand durch den Tayammum Junub bleibt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass diese Eigenschaft der Janaba, diese Eigenschaft, dass er Junub ist, wird nicht durch den Tayammum entfernt, sondern nur durch den Ghusl. Richtig? Und was bedeutet das konkret? Was hat das für Auswirkungen? Ich meine, in beiden Fällen betet er doch den Leuten vor. Nein, die Auswirkung ist, wenn er wieder Wasser verwenden kann, angenommen, er konnte kein Therm machen, weil er kein Wasser hatte. Er konnte keinen Russel machen, weil er kein Wasser hat. Oder er konnte keinen Russel machen, weil es zu kalt war. Dann stellt sich die Frage nämlich, wenn er wieder Wasser hat, beziehungsweise wenn das Wasser warm ist oder er wieder Russel vollziehen kann, stellt sich die Frage, muss er den Russel vollziehen oder wurde die Janaba schon entfernt durch seinen Tayammum? Und die Antwort lautet, wie wir gesagt haben, Tahara schon, dass er den Russel vollziehen muss, weil die Janaba nicht entfernt worden ist, sondern der Tayammum ist lediglich Mubih bedeutet erlaubend. Das heißt, es hat lediglich erlaubenden Charakter. Es erlaubt dir, das Salat zu verrichten im Janaba-Zustand. Der Tayammum erlaubt dir, das Salat zu verrichten im Janaba-Zustand. Aber wenn du sagen würdest, wie manche Ulama gesagt haben, dass der Tayammum die Janaba entfernt, dann bräuchte er nachher keinen Russel mehr vollziehen, selbst wenn das Wasser nachher wieder Wasser verwenden könnte. Wie dem auch sei, der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagt, O Amr, hast du deinen Freunden das Gebet geleitet, während du Junub warst? Amr sagte, dann teilte ich ihm mit, was mich vom Russel abgehalten hatte. Kalte Nacht war, ich hatte Angst. Und ich sagte, ich habe gehört, dass Allah Folgendes gesagt hat, und tötet euch nicht selbst, Allah war gewiss barmherzig mit euch. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Dann lachte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und sagte nichts mehr. Dieser Hadith ist Gold wert hinsichtlich des Themas Usul al-Fiqh, wo es über die Grundregeln des Fiqh geht. Warum? Weil in diesem Fall hat der Sahabi radiallahu ta'ala anhu, also ich sage jetzt mindestens drei Regeln, die wir für den Usul al-Fiqh hier aus diesem Hadith wunderbar ableiten können. Nummer eins, der Sahabi hat Ijtihad gemacht, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch am Leben war. Und der Ijtihad war gültig. Das heißt also, man darf Ijtihad machen, wenn man nicht die Möglichkeit hat zu fragen, wie in diesem Fall, wie der Sahabi das gemacht hat, radiallahu anhu. Nummer zwei, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, tötet euch nicht selbst. Was hat das mit dem Russel zu tun? Die Antwort lautet, diese Aya ist am. Am bedeutet sprachlich gesehen allgemein und gemeint ist in Bezug auf Usul al-Fiqh, dass eine allgemeine Aussage ist deswegen allgemein, weil sie ja alle einzelnen Beispiele, die darunter fallen könnte, umfasst. Wenn ich sage alle Menschen, dann umfasst es dich und dich und dich und dich. Das ist eine allgemeine Aussage, weil es umfasst alle einzelnen Menschen. Und wenn es heißt, tötet euch nicht selbst, dann umfasst diese Aya grundsätzlich alle Fälle, in denen man sich selbst tötet. Ob das durch ein Schwert ist, ob das ein Dolch ist, oder ob das durch eine Pistole ist, oder ob das durch eine Bombe ist, oder ob das durch Wasser ist, mit dem man sich tötet, spielt keine Rolle, weil diese Aya ist arm, allgemein. Das heißt, in diesem Hadith haben wir einen Beweis für die Gültigkeit, sich an Aam-Aussagen zu halten, solange es keinen Beweis dafür gibt, dass dieser einzelne Fall nicht dazugehört. Drittens, eine dritte richtige Regel für den Usul, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er diese Beweisführung gehört hat von Amr ibn al-As, hat er gelacht und sagte nichts mehr. Das heißt auf Arabisch, فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. Und das ist ein Beweis dafür, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder dass zu den Beweisen gehört, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam schweigt. Dass das Schweigen eine Form der Bestätigung ist. Denn er hat nicht gesagt, ja, das war richtig, hat auch nicht gesagt, nein, das war falsch, aber man versteht aus dieser Aktion des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er das für richtig heißt, was Amr ibn al-As in diesem Fall gemacht hat. Und deswegen ist dieser Hadith besonders wertvoll und mit Sicherheit kann man noch mehr Dinge ableiten aus diesem edlen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Deswegen haben wir gesagt, dass es keine Rolle spielt beim Auswahl des Imam, ob der Imam Wudu gemacht hat oder Tayammum gemacht hat. Das spielt in diesem Fall keine Rolle. Eine weitere Frage, die sich stellt, wenn wir schon im Kapitel über das Imam-Sein sind, ist die Frau als Imam für Männer und die Frau als Imam für Frauen. Zunächst einmal, was die Frau als Imam für Männer angeht, so sind sich die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, darüber einig, dass eine Frau andere Männer im Salah leiten darf. Egal, ob die Männer fremde Männer sind oder ob das nahe Verwandte sind, wie der sogenannte Maharim auf Arabisch. Egal, ob das ihr Ehemann ist oder ob es ihr Sohn ist oder ob es ihr Vater ist, spielt alles keine Rolle. Eine Frau darf andere Männer im Salah nicht leiten. Und das gilt unter Übereinkunft. Und es gibt eine Ansicht, die überliefert wird über manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, die gesagt haben, dass eine Frau auch Männer anführen dürfe. Nur diese Ansicht ist schadh. Schadh bedeutet in diesem Fall, liebe Geschwister, dass in diesem Fall bedeutet es, dass jemand eine Aussage trifft, nachdem die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, sich bereits geeinigt haben. Und er widerspricht ihnen allen. Und wir wissen ja, dass zu den Quellen der Religion, zu den Quellen des Gesetzes gehören für uns der Koran, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und auch der Ijma', Übereinkunft der Mujtahid-Gelehrten. Deswegen, wenn heutzutage jemand etwas sagt, was allen Gelehrten, die vorher gelebt haben, widerspricht, dann hat diese Aussage keinen Wert. Da kann man nicht sagen, es gibt eine zweite Ansicht unter den Gelehrten. Es spielt keine Rolle mehr, weil wir fest glauben, weil der Prophet ﷺ schon gesagt hat, dass diese Umma sich niemals einigen wird auf ein Irrtum. Und das ist einer der Beweise dafür, dass es den Ijma' gibt. Und der Ijma' hat schon stattgefunden, hunderte von Jahren, bevor jemand kam und gesagt hat, eine Frau darf auch vorbeten. Ja. Deswegen, wenn jemand, Gott bewahre, sich beruft auf solch eine Aussage heutzutage, dann widerspricht er dem Ijma' der Muslime und Allah subhanahu wa ta'ala droht ihm mit der Hölle in Surat al-Nisa, wo er sagte, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Das heißt, sinngemäß übersetzt, wer sich dem Gesandten widersetzt, nachdem ihm die Rechtleitung klar geworden ist. Und das ist sehr wichtig. Es kann sein, dass dieser Gelehrte, dem das die Ansicht zugeschrieben wird, dass er nicht gewusst hat, dass die Gelehrten sich einig sind über das Thema. Das kann sein. Dann ist er dafür entschuldigt. Aber wenn du ihm nachmachst, obwohl du weißt, dass es falsch ist, bist du nicht entschuldigt. Und das gilt für jede andere Angelegenheit genauso. Wenn jemand sich beruft auf eine Ansicht eines Gelehrten von früher, egal ob es ein Ijma' gab oder kein Ijma' gab, und er sagt, der Gelehrte, der Imam so und so hat das auch gesagt, obwohl er weiß, dass diese Ansicht einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam widerspricht oder einer Ayah im Koran, und er kann es auch nicht rechtfertigen, und er sagt, ich folge trotzdem diesem Imam, obwohl er weiß, dass es falsch ist, es kann sein, dass der Imam entschuldigt ist für sein Ijtihad, aber du bist nicht entschuldigt dafür, dass du jemandem nachmachst, wobei dir klar geworden ist, dass er einen Fehler gemacht hat. Deswegen die Ayah heißt sinngemäß, wer sich dem Gesandten widersetzt, nachdem ihm die Rechtleitung klar geworden ist, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin, und dem einen anderen Weg, der als den der Gläubigen folgt. Und das ist der Ijma', einem anderen Weg, als dem Weg der Gläubigen folgt. Die Gläubigen, wer sind die Gläubigen dieser Ayah? Die Gläubigen sind Sahaba des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn die Ayah wurde abgesandt zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Gab es keine Gläubigen außer den Sahaba radiallahu anhu. Das heißt, wer einem anderen Weg folgt als dem Weg der Sahaba, in dieser Angelegenheit und jeder anderen Angelegenheit, nuwallihi ma tawalla, dem lassen wir das zukommen, dem er sich zugewandt hat, wa nuslihi jahannam, und wir lassen ihn in die Hölle eingehen, wa sa'at masira, und wie übel ist der Aufenthalt. Und deswegen ist es höchst gefährlich, dass man über Angelegenheiten spricht, ohne zu wissen, sind die Ulama, rahimahumullah ta'ala, sich in diesem Thema eigentlich einig? Wenn sie sich einig sind, dann was geht es mich an? Dann bleibe ich bei dieser Einigkeit und darf ich dieser Einigkeit niemals widersprechen. Das ist, wie gesagt, der Beweis ist also hier der Ijma', wie wir gesagt haben. Und das ist die stärkste Form der Beweisführung überhaupt. Der Ijma' ist die stärkste Beweisführung überhaupt. Es gibt einen zweiten Beweis aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem der Prophet sagte, alaihi salatu wasallam, allgemeine Hadith, لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ. Das heißt, ein Volk, und gemeint sind hier Männer, weil das der Begriff Arabisch Qaum, wird sogar im Koran al-Karim im Sinne von Männer verwendet. Deswegen können wir auch direkt so übersetzen, Männer, die ihr Amt einer Frau überlassen, werden niemals erfolgreich sein. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Es geht also hier um öffentliche Ämter, wie zum Beispiel das Imamsein. Das Imamsein ist einer der bekanntesten Ämter. Und dazu gehört auch das Richtersein. Und dazu gehört auch das Khalifa-Sein. Deswegen kennen wir das nicht unter den in der muslimischen Geschichte, dass jemals eine Frau solche Positionen besetzt hat, bei der sie verantwortlich war für andere. Und deswegen, der Imam ist ein Amt, ein öffentliches Amt, das nur ausgeübt werden darf von einem Mann. Und natürlich, die Textbeweise sind eindeutig und ich denke auch die logischen Beweise, die man auch dazu erwähnen kann, sind eindeutig. Und wenn jemand leugnet, dass eine Frau und die Stimme einer Frau und das Aussehen einer Frau eine Fitna ist für die Männer, dann leugnet er seine eigene Natur. Also wenn ein Mensch oder ein Mann besser gesagt leugnen will, dass er eine innere Neigung gegenüber dem anderen Geschlecht empfindet, dann entweder er leugnet etwas, was vorhanden ist, dann berügt er sich selbst, oder es tatsächlich nicht vorhanden in ihm, dann Gott bewahre, weiß nicht, was er in diesem Fall denkt. Oder vielleicht er ist alt geworden, das ist eine andere Sache. Aber die islamischen Regeln, die sind nicht für einzelne Personen gekommen. Die islamischen Regeln sind für die gesamte Menschheit gekommen. Und deswegen, manche Leute, und das ist auch eine Krankheit, manche Leute, wenn sie etwas kritisieren wollen im Islam, eine Regel kritisieren wollen, dann bringen sie Ausnahmefälle, und da muss man sehr aufpassen beim Diskutieren. Manche Leute bringen Ausnahmefälle und versuchen dadurch die Regel kaputt zu machen. Sie sagen, ja, aber nicht jeder Mann empfindet etwas für eine Frau. Nein, das stimmt nicht, jeder Mann empfindet etwas. Aber willst du diese Regel umsetzen, sollen wir lieber die Regel für die Menschen umsetzen, die für die meisten nützlich sind. Ja? Und deswegen, der Islam ist vernünftig und logisch, aber der Shaitan offenbart manchmal seinen Anhängern Dinge, die auf den ersten Augenblick oder auf den ersten Anschein vernünftig sein mögen, aber wenn man darüber nachdenkt, sieht man, dass sie den klaren Texten aus Koran und Sunna widersprechen. Die nächste Angelegenheit ist, wenn eine Frau andere Frauen im Gebet anleitet. Und das ist richtigerweise in Ordnung und korrekt. Denn es ist überliefert worden, dass Waraqa al-Ansariya radiallahu ta'ala anha, über sie heißt es, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte sie in ihrem Haus zu besuchen und setzte für sie einen Muadzin ein und ordnete ihr an, dass sie die Bewohner ihres Hauses im Gebet leiten soll. Dass sie die Bewohner des Hauses im Gebet leiten soll. Und das ist übrigens auch der Hadith, den manche Leute verwenden, um zu sagen, eine Frau darf Männern vorbeten. Aber subhanallah al-azim, dieser Hadith, yani erstens einmal, es steht in diesem Hadith drin, wer die Bewohner ihres Hauses gewesen sind. Nein, Hadith steht nichts darüber drin. Das heißt also, es könnte sein, dass da Männer sind, könnte aber auch sein, dass da nur Frauen sind. Oder beides, aber es ist ja nicht wichtig, es ist nur wichtig, ob Männer da sind oder keine Männer da sind. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, bleiben wir erstmal beim ersten Punkt. Beim ersten Punkt, Wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass es so ist oder so ist, dann können wir diesen Hadith auch nicht mehr als Beweis verwenden. Wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass dieser Hadith das erlaubt, aber auch die Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Hadith es nicht erlaubt, das heißt, es ist 50-50, dann können wir diesen Hadith auch nicht mehr als Beweis verwenden. Weil wenn du ihn als Beweis verwendest, dass sie Männern vorgebetet hat, dann könnte ich den Hadith auch, dann frage ich dich, was ist dein Beweis, dass Männer überhaupt vorhanden waren? Du wirst nicht darauf antworten können. Zweitens, dieser Hadith ist eindeutig in der Hinsicht, dass in ihrem Haus keine erwachsenen Männer gewesen sind. Eindeutig. Warum? Na, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwei Sachen gemacht hat. Erstens hat er sie regelmäßig, hat er sie zu Hause besucht. Er hat sie zu Hause besucht. Weil wenn sie einen Mann zu Hause gehabt hätte, der für sie da ist und für sie einsteht und für sie ihre Sachen macht, warum sollte er sie dann besuchen, alaihi salatu wasallam? Nummer zwei, wenn sie einen Mann zu Hause gehabt hätte, warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann extra angeordnet, dass ein Muadzin kommen soll und soll für sie ihre Gebete, die Gebetszeiten ausrufen? Ja? Das macht keinen Sinn, es sei denn, da ist kein erwachsener Mann vorhanden gewesen. Und deswegen, wie heißt es, dieser Hadith, das sind zwei Beweise. Und der dritte Beweis, ein eindeutiger Beweis ist, wir haben ja den Ijma'. Wenn wir den Ijma' haben, dann verlassen wir diesen Ijma' nicht, weil der Ijma' heißt ja, die Gelehrten sind sich schon einig. Wenn die Gelehrten sich schon einig sind, dann brauchen wir nicht gucken, ob sie sich nicht einig sind. Sie sind sich schon einig. Das heißt, sie haben sich alle darauf schon geeinigt, dass eine Frau Männern im Gebet nicht anführen darf. Wie dem auch sei, aber Frauen dürfen andere Frauen, denn wenn keine Männer dort vorhanden waren, dann müssen es Frauen gewesen sein. Und deswegen dürfen Frauen andere Frauen im Gebet richtigerweise leiten. Ich möchte noch, inshallah ta'ala, auf ein paar Punkte hinweisen, die zu diesem Thema gehören, inshallah ta'ala, wie wir auch das heute abschließen, diesen Teil des Kapitels. Und zwar, was ist, wenn der, jetzt haben wir entschieden, wer vorbetet, und jetzt könnte es aber passieren, dass während des Salah etwas passiert, wodurch die Person, der Imam, der vorbeten sollte, nicht mehr vorbeten darf. Wir haben uns entschieden, dass diese Person vorbeten soll. Jetzt geschieht aber etwas, wodurch er nicht mehr vorbeten darf, wie zum Beispiel, dass er sein Wudu während des Salah verliert. Wenn man weiß, dass der Imam inmitten des Gebetes Muhdith geworden ist, wobei natürlich er nicht dafür entschuldigt ist. Es gibt Leute, die sind entschuldigt dafür. Jemand, der unter Inkontinenz leidet. Aber gemeint ist, jemand wird innerhalb des Salah, während des Salah Muhdith. Darf man natürlich hinter dem Imam nicht mehr weiterbeten. Sollte man nach dieser Aktion noch einen Rücken weiterbeten hinter diesem Imam, ist das Gebet ungültig. Deswegen, was macht man? Der Imam, und deswegen soll ja auch möglichst derjenige vorbeten, der sich auch im Salah auskennt. Als zweite Stufe haben wir gesagt, wenn die Leute den Koran al-Karim alle gleich viel auswendig können, dann soll derjenige vorbeten, der sich in der Sunna am besten auskennt. Warum? Weil der Imam soll in diesem Fall jemanden aus der ersten Reihe anordnen, dass er das Gebet weiterführen soll. Sollte er das nicht machen, betet jeder für sich alleine weiter. Das ist die Fallunterscheidung in diesem Fall. Fragen am Ende. Der nächste Fall ist, wenn jemand während des Salah wenn der Imam während des Salah sein Wudu verliert, aber du wusstest das nicht, sondern erst nach dem Salah erfährst du das. Der erste Fall war, während dem Salah erfährst du das. Im zweiten Fall, nach dem Salah erst erfährst du das. Wie soll das funktionieren? Wie hat man sich in diesem Fall zu verhalten? In diesem Fall, richtigerweise, ist dein Salah gültig. Wenn du erst nach dem Salah das erfährst, und dass das Imam ebenfalls nicht, das Imam natürlich nicht, wenn der Imam das erst nach dem Salah, erfahren hat, dann natürlich ist das Salah des Imam ungültig, weil er ab dem Zeitpunkt, wo er den Wudu verloren hat, sein Salah ungültig ist. Aber derjenige, der hinter dem Imam betet, der Ma'mum, sein Gebet ist richtigerweise, und das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Ulama, rahimahumullah ta'ala, gültig, wenn er das erst nach dem Salah erfahren hat. Da gibt es eine berühmte Überlieferung dazu, und die Ansicht war es auch von Umar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Wir haben gerade über eine Gebetsvoraussetzung gesprochen, und zwar das Wudu. Die Gebetsvoraussetzungen sind aber nicht alle gleich. Es gibt Gebetsvoraussetzungen, die man erfüllen muss, und es gibt Gebetsvoraussetzungen, bei denen man etwas vermeiden muss. Und dazu gehört die Najasa. Sollte man beim Imam sehen, dass etwas an seinen Kleidern ist, was Najis ist, weil er zum Beispiel durch irgendwas gelaufen ist, oder weil man etwas anderes sieht, was Najis ist an seiner Kleidung, dann kommt es auch wieder auf die gleichen Fallunterscheidung an. Ist es während des Salah, dann muss derjenige, der davon weiß, das Gebet hinter dem Imam abbrechen, weil er die Gebetsbedingungen nicht erfüllt hat. Geschieht es aber erst nach dem Salah, ist das Gebet richtigerweise gültig, aber in diesem Fall sowohl das des Ma'mum als auch das des Imam. Jeder, der erst nach dem Salah erfahren hat, dass sein Körper Najasa ist, muss richtigerweise das Gebet nicht nachholen. Und dafür ist der Beweis dafür ist der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der mitten im Salah einmal seine Schuhe aufgrund von Najasa ausgezogen hat. Die Gelehrten haben gesagt, das weist darauf hin, dass das Anfang des seines Salah gültig war, denn sonst hätte er nicht einfach weiter gebetet. Tayyib. Jetzt gibt es ein paar Personen, die das Salah nicht anführen dürfen. Und gemeint ist natürlich, da es Leute gibt, die es besser können, und richtiger können. Dazu gehört erstens jemand, der die Fatiha nicht richtig lesen kann und schwere Fehler macht. Mit schweren Fehlern sind Fehler gemeint, die man im Arabischen oder im Tajweed als Lahn Jali bezeichnet. Und dazu gehört zum Beispiel, dass jemand anstatt Iyaka sagt er Iyaki. Zum Beispiel, statt Ka sagt er Ki. Ein zweiter Fall, jemand sagt anstatt Iyaka sagt er Iyaka. Der Unterschied zwischen Iyaka und Iyaka, wenn man es im Deutschen schreiben würde, würde man vielleicht schreiben I-Y-Y oder J-J, ja, und dann A-K-A. Das wäre dann Iyaka. Aber das heißt ein doppeltes Y, eine Shadda am Arabischen. Würde man eine Shadda machen, Verdoppelung des Lautes. Aber wenn man nur sagt Iyaka, Iyaka, dann hat man nur ein Ja gesprochen mit einer Fatha und im Deutschen würde man das umschreiben mit einem Y statt mit zwei. Das heißt, man hat praktisch gesehen einen Buchstaben weggelassen. Oder wenn man zum Beispiel sagt, statt Ihdina, sagt man Ahdina, zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Und bei diesem Thema ist sehr wichtig, dass man aufpasst, dass man selbst den Koran Karim richtig gelernt hat zu lesen, sodass man die schweren Fehler nicht macht. Denn jemand, der, auch wenn er kein Araber ist, auch wenn er kein Arabisch versteht, muss die Fatiha so weit lernen und lesen zu lernen, aufsagen können, dass sein Salah gültig ist. Ja, deswegen, wenn jemand zum Beispiel die Fatiha seit 5 Jahren liest, oder auch nur seit einem Jahr liest, und immer irgendein der schweren Fehler macht, die wir vorhin erwähnt haben, dann sein Salah ist nicht gültig. Dann sei es nicht gültig. Und er kann nicht sagen, ich habe das nicht gewusst oder ich bin erst vor kurzem Islam. Ein Jahr ist nicht vor kurzem. Vor kurzem heißt es vielleicht ein Tag, eine Woche. Ja, das bedeutet vor kurzem. Aber jemand, der jahrelang als Muslim lebt und die Fatiha nicht richtig lesen kann und sich darüber keine Mühe gemacht hat, das ist eine Person, die auf einem gefährlichen Weg ist, weil sie jahrelang betet und Salah ist nicht gültig. Und anders ist natürlich, wenn eine Person einen Sprachfehler hat. Eine Person hat einen Sprachfehler und hat sich Mühe gegeben und kann einen bestimmten Buchstaben aufgrund seines Sprachfehlers nicht sprechen. Das ist eine Ausnahme. Aber in der Regel, jeder, der sich Mühe gibt, genug Mühe gibt, wird dazu imstande sein, die Buchstaben richtig auszusprechen. Ebenso soll jemand nicht vorbeten, der leichte Fehler macht. Der leichte Fehler macht, die die Bedeutung nicht verändern. Weil wenn du selbst den Koran nicht richtig lesen kannst und jemand anders kann besser lesen, warum willst du dann yani, ihm vorbeten? Lass jemanden vorbeten, der richtiger lesen kann, gemäß einer Bedeutung des Hadithes, Ya Ummul Nasa oder Ya Ummul Qawma Aqra'uhum li Kitabillah. Derjenige, der soll vorbeten, der Aqra ist, und einer der Aqra, wie gesagt, ist derjenige, der am richtigsten lesen kann. Ebenso, jemand, der stottert, soll auch nicht vorbeten. Oder jemand, der, wie gesagt, bestimmte Laute nicht sprechen kann. Ebenso soll auch nicht jemand vorbeten, der soll auch nicht eine, wie heißt es, ein Mann fremden Frauen vorbeten, ohne dass er Mahram für irgendeine dieser Frauen gewesen ist. Oder dass andere Männer ebenfalls anwesend sind. All diese Sachen nicht wegen dem Gebet an sich, sondern aufgrund der Sünde, zu der sie führen kann. Ebenso, was nicht erwünscht ist, ist, dass jemand vorbetet, der selbst unerwünscht ist. Amr ibn al-Harith ibn al-Mustaliq sagte, radiallahu an, er sagte, zur Zeit des Propheten sagte man, diejenigen Menschen, die am strengsten bestraft werden, sind eine Frau, die sich ihrem Ehemann widersetzt, und der Imam von Leuten, die ihn verabscheuen. Und der zweite Teil entscheidende, das heißt, jemand, der anderen vorbetet, Imam einer Moschee ist, für andere Leute oder auch einer Gebetsgemeinschaft ihn vorbetet, obwohl die Leute ihn nicht als Imam haben wollen. Natürlich unterscheidet man hier, warum die Leute ihn nicht als Imam haben wollen. Wenn jemand von den Leuten nicht erwünscht ist, weil er ein Mubtadi' ist oder weil er die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht ordnungsgemäß umsetzt oder weil er ein Sünder ist und so weiter und so fort, das heißt, es gibt einen rechtmäßigen Grund, ihn zu verabscheuen, dann trifft auf ihn dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu. Allerdings eine Person, die ihre Salah ordnungsgemäß verrichtet, gemäß der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam betet, und die Leute mögen das nicht, so ist ihre Abscheu unrechtmäßig. Und wir werden kein Urteil bauen auf einer Abscheu, die an sich unrechtmäßig ist. Deswegen machen wir hier diese beiden Fallunterscheidungen. Deswegen auch gab es das zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass Leute, ihren Imam verabscheut haben, aufgrund einer Sache, die er gemacht hat, gegen das Sunna des Propheten, und der Prophet hat ihn zurechtgewiesen, und umgekehrt gab es zur Zeit von Umar radiallahu anhu auch einen Sahabi, der alles in Ordnung gemacht hat, und die Leute haben ihn verabscheut, und Umar hat sich hinter ihn gestellt. Und deswegen ist es ein Unterschied, ob jemand das zu Recht verabscheut oder zu Unrecht verabscheut. Ebenso weise ich nur darauf hin, inshallah ta'ala, dass, weil wir erwähnen ja nur die richtigste Ansicht, inshallah ta'ala, dass es keine Rolle spielt, ob jemand Ada betet oder Qada betet. Ada bedeutet, dass er ein Gebet rechtzeitig verrichtet, und Qada bedeutet, dass jemand ein Gebet nachholt. Das spielt keine Rolle bei dem Verrichten des Salah. Sollte jemand zum Beispiel also ein Salah vorbeten, und er macht Qada, Dhuhr Qada vom letzten Tag, weil er sich daran erinnert hat, dass er Dhuhr letzten Salah vom letzten Tag nicht verrichtet hat. Und die andere Person betet Dhuhr, aber Ada, also rechtzeitig am gleichen Tag, dann ist es kein Problem, umgekehrt genauso. Ebenso spielt es auch keine Rolle, wenn die Gebete an sich unterschiedlich sind, sofern die sofern die Anzahl der Rak'a kein Problem verursachen. Das heißt, jemand möchte das Dhuhr-Gebet nachholen zur Asr-Zeit. Dann in diesem Fall darfst du hinter ihm das Asr verrichten, auch wenn er das Dhuhr-Gebet verrichtet. Denn diese beiden Gebete sehen genau gleich aus. Beide bestehen aus 4 Rak'a. Muss das Problem, dass man Asr hinter Dhuhr betet oder Dhuhr hinter Asr betet. Ebenso richtigerweise ist es kein Problem, wenn man ein Pflichtgebet hinter jemandem verrichtet, der freiwillig betet, oder umgekehrt. Und der Beweis dafür ist, dass der Mu'ad radiallahu ta'ala anhu hinter den Propheten sallallahu alaihi wasallam das Isha-Gebet verrichtet hat. Und wenn er fertig, als er fertig war, ist er zu seinen Leuten zurückgegangen und hat er das Isha-Gebet noch einmal verrichtet. Er hat noch einmal das Isha-Gebet verrichtet mit seinen Leuten und hat in diesem Fall ein zweites Mal vorgebetet. Und zwar das Isha-Gebet in diesem Fall als Sunnah-Gebet. In diesem Fall als Sunnah-Gebet. Insofern ist es richtigerweise gleichgültig, ob man als man ein Fardgebet vorbetet, jemand betet dahinter Sunnah oder umgekehrt. Allah Azza wa Jal weiß am besten Bescheid. Und die letzte Angelegenheit für den Imam ist die Bittgebete, die er spricht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns darauf hingewiesen in einem Hadith, dass man als Imam, wenn man Bittgebete spricht, nicht nur für sich selbst beten darf oder soll, sondern auch für andere mitbeten soll. So heißt es im Hadith, La ya umma qawman La ya umma qawman fayakhtassa nafsahu bidu'ain dunahum فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ Niemand darf anderen das Salah leiten und dabei Dua ausschließlich für sich selbst sprechen. Sollte er dies dennoch tun, hat er sie betrogen. Diesem Hadith, dieser Hadith spricht einen bestimmten Fall an und wir müssen hier eine Fallunterscheidung in diesem Hadith machen. Erste Fallunterscheidung ist, wenn der Imam ein lautes Dua spricht, wie zum Beispiel im Qunut Dua des Fitr. Jemand spricht ein Dua laut, wie zum Beispiel im Qunut Dua des Fitr Salah. In diesem Fall, dieser erste Fall, da brauchen wir wiederum eine Fallunterscheidung. Wenn er den Singular verwendet, die Einzahl verwendet, wie zum Beispiel Rabbighfirli, O mein Herr, vergib mir, dann tut er den Leuten Unrecht. Denn der Imam betet nur für sich und die Leute sollen Amin sagen für den Imam. Warum? Der Imam ist dafür da, die anderen im Gebet zu leiten. Insofern soll er Dua sprechen im Plural und nicht in der Mehrzahl und nicht nur im Singular. Und auf ihn trifft dann dieser Hadith zu. Im zweiten Fall, im zweiten Unterfall, er macht laut Dua, verwendet aber den Plural. In diesem Fall kommt es auf seine Absicht an. Wenn er den Plural verwendet und die Gemeinschaft meint, dann Alhamdulillah hat er genau das gemacht, was er machen sollte. Wenn er aber den Plural verwendet und sich selbst meint, hat er sie wieder reingelegt. Denn im Arabischen kann man den Plural verwenden und sich selbst meinen, nicht die Gemeinschaft. Der zweite Fall ist, dass der Imam nicht laut Dua macht, sondern leise. Wenn der Imam leise Dua macht, dann ist es kein Problem, wenn er nur für sich selbst betet. Wie zum Beispiel im Sujud. Oder zwischen den beiden Sujud. Was sagen wir zwischen den beiden Sujud? Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Das heißt, mein Herr, verzeih mir, mein Herr, verzeih mir. In diesem Fall muss der Imam nicht sagen, Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir lana. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht den Leuten gesagt, wenn ihr vorbetet, dann sprecht andere Bittgebete, als wenn ihr leise, als wenn ihr alleine betet. Hat er nicht gesagt, sondern er hat uns bestimmte Bittgebete beigebracht, wie zum Beispiel Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Das ist auch ein im Singular, Allahumma ghfirli, am Ende heißt, mein Herr, verzeih mir, wa Allah, verzeih mir. Und diesen Dua kann man im Sujud und auch im Ruku' sprechen. Und dieser Dua ist im Singular. Und er hat nicht gesagt, wenn ihr vorbetet, macht ihr es so. Und wenn ihr alleine betet, macht ihr es anders. Deswegen diese Fallunterscheidung entscheidend ist, ob man laut oder leise Dua den Leuten vorspricht. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.